Allah. Weiter mit Kapitel 13. Kapitel 13. Bab fi bayani kathrati tunakul khair. Aufzählung mehrerer Wege zur Wohltätigkeit. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد باب في بيان كثرة طرق الخير قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه والآيات في الباب كثيرة وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة فنذكر طرقا منها بارك الله فيكم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هذه كلها أدلة على بيان كثرة طرق الخير وأصول هذه الطرق ثلاثة جهد بدني وجهد بذل مالي وأمر بينهما فطرق الخير كثيرة طرق الخير كثيرة وليست صنفا واحدا ولا فردا واحدا ولا جنسا واحدا فكثير من الناس يألف الصلاة كثير من الناس يألف الصيام كثير من الناس يألف قراءة القرآن تسبيح تحميد ذكر الله سبحانه وتعالى كثير من الناس يألف التصدق الصدقة وأهم طريق من طرق الخير هو العلم العلم النافع العلم النافع وما أحوجنا اليوم إلى هذه المسألة العظيمة وهي في نفسها طريقة خير عظيمة بارك الله فيكم لذلك ما ينحصر الخير في مسألة معينة ولا يجوز أن يحصر الإنسان الخير في مسألة معينة تنبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم لأن بعض الناس يحصر الخير فقط في نقطة فإذا لم تفعل ذلك الأمر أو تلك النقطة التي حصر فيها الخير فيعتبرك كأنك ما فعلت خيرا لذلك ننتبه لهذا الأمر هذا الضعف جينا أحضر أما الآيات فواضحة بارك الله فيكم وما تفعلوا من خير بارك الله وما تفعلوا من خير ها خلاص خلاص كويس معلش أما بارك الله فيكم كما ذكرنا الآيات التي ساقها المؤلف فهي آيات واضحة في هذا الباب بارك الله فيكم كابيتل 13 Aufzählung mehrere Wege zur Wohltätigkeit, zu Khair, zum Guten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht und sagt, im sinngemäß übersetzt natürlich, und was immer ihr an Gutem tut, wahrlich Allah weiß es wohl. Und Allah sagt auch, und was ihn an Gutem, was ihn an Guten, was ihr an Gutem tut, Allah weiß es. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer Gutes im Gewicht eines Stäubchens getan hat, wird es sehen. Wer Gutes tut, tut es für seine eigene Seele. Es gibt eine Reihe von Koran-Ayat über dieses Thema. Von den Aussprüchen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich wird hier begnügt mit ein paar Hadithen, weil die Hadithe, die sind sehr viel. Barakallahu fikum, dieses Thema, das wird die Wege zu Wohltätigkeit, diese Wege, die sind sehr viel. Das wird die Handlungen, die gut sind, Die sind nicht eine Handlung und zwei, sondern die sind sehr viele. Und es gibt Handlungen, die mehr belohnt werden als die anderen Handlungen. Aber prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten. Entweder körperlich oder finanziell oder körperlich und finanziell. Das sind die Wege von Khair. Mit körperlich bedeutet, was wortmäßig ist, was innerlich ist und was man mit den Taten macht, das wird wie zum Beispiel Gebet, Fasten und so weiter. Mit finanziellen, das wird Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala, Zakat geben, Almosen und so weiter. Was miteinander verbunden ist, zum Beispiel Hajj. Hajj, du musst körperlich was machen und du musst auch Geld geben, du musst auch für Allah subhanahu wa ta'ala was schlachten, du musst Geduld zeigen. Und das Ganze ist einem natürlich eine Sache, die wichtig ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat erzählt im Koran und erklärt, dass die Wohltätigkeiten sehr verschieden sind und es gibt sehr viele davon. Und die Menschen, die machen das so, eine Person findet Wohltätigkeit im Fasten. Die andere Person findet diese Wohltätigkeit im Gebet. Die dritte Person in Spenden. Die vierte Person in Wissen. Eine Person in Erwähnen Allahs. Und das Wichtigste davon ist das Wissen. Das Wichtigste ist das Wissen, weil wir heute Wissen die Leute brauchen. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man nach Wissen strebt und wenn man nach Wissen sucht, dann ist es an sich selbst Wohltätigkeit und natürlich, das wird groß belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Ayah, die hier erwähnt worden sind, die sind natürlich ein paar Beispiele und nicht, dass man das, sage ich jetzt, beschränkt auf diese Ayah. Aber hier, barakallahu fikum, das heißt, wenn man etwas Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala tut, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das annehmen und Allah subhanahu wa ta'ala wird das reichlich belohnen, subhanahu wa ta'ala. Die Hadithe, dann fangen wir ein Hadith nach dem anderen. Hauptsächlich zu verstehen, man sollte die Wohltätigkeit, Al-Khair, nicht beschränken in einem Thema. Weil manche Leute Fehler begehen, indem sie denken, nur dieses Thema, wenn du begehst, dann hast du Wohltätigkeit. Alles andere nicht. Und das ist falsch. Die Wohltätigkeiten sind verschieden. Al-Khair ist großartig. Es gibt verschiedene Methoden und viele Wege, um Wohltätigkeit zu belegen, zu beweisen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. أما الحديث فالأول بارك الله فيكم عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع أو تعين عفوا ضائعا صانعا أو ضائعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. إذا بارك الله فيكم هذا الحديث فيه طرق خير كثيرة. فسألهم عن العمل الأفضل العمل الأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعملوا، فذلك كانوا يسألوا عن أفضل الأعمال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أفضل الأعمال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثم قال: بر الوالدين. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. فالإيمان بالله هو أصل الإسلام، والجهاد في سبيله هو أن يبذل الإنسان قصارى جهده في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي تطبيق دين الله سبحانه وتعالى. فسأله عن الرقاب. الرقاب يعني عتق، العتق يعني في مثلا الإنسان عند، طبعا في زماننا هنا ما فيها، ولكن في ذلك الزمان كان في أناس عندهم عبيد، فأي إطلاق رقبة أفضل، يعني عتق رقبة أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثر وثمن، يعني الأفضل عند أهلها. مثلا إنسان عنده عبد، هذا العبد يقوم بمصلحته نافع وجيد فيعتقه، لأنه هو أفضل شيء عنده، أو أكثرها ثمنا، يعني إذا باعه فأكثر فيعتقه لله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان شيء يحبونه من المال كانوا ينفقونه. لماذا؟ لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمثلا أبو طلحة رضوان الله عليه، لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي بستان ببير حاء، وهذا من أحب المال إلي، فأنا يعني أعطيك هذا وافعل به ما تشاء. قال: إني أجعلها صدقة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مال رابح. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في قرابته. فقال له في الحديث، إذا رجعنا إلى الحديث بارك الله فيكم، أبو ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لم أفعل، يعني إذا ما كان عندي أعتق رقبة فماذا أفعل؟ قال: تعين صانعا. الصانع بارك الله فيكم يعني هو الإنسان الذي يعني عنده فقر وضياع أو ضائع، فتعين الإنسان بمعروف فتساعده وتعينه، والأخرق هو الذي ما يعرف لا يتقن ما يحاول فعله، فأنت تعينه. يعني إذا عنت إنسان ما استطعت تتصدق ولا استطعت تفعل شيء فتعين إنسان على فعل الخير. قال: فإن لم أفعل، يعني إذا ما استطعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف الشر فيسلم الناس منك ومن يدك ومن لسانك. فهذا بارك الله فيكم، فهذا من الأعمال الصالحة ومن طرق الخير العظيم. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض طرق الخير، ومن أهمها أن الإنسان إذا ما استطاع يعمل خير فيقصر عن الشر، فهذا من أهم طرق الخير. والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم، أبو ذر جندب ابن جنادة رضو الله عليه برشتت إشخاكت إن قزنتن الله أو قزنت الله welche Tat ist am verdienstvollen oder vollsten? Er antwortete: der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und die Bemühung für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich fragte: welche Art von Sklavenbefreiung ist am wertvollsten. Er antwortete, die Befreiung der von den Angehörigen am höchsten geschätzten Sklaven und von diesen, der dessen Lösegeld am höchsten ist. Ich fragte, wenn ich dies nicht tun kann, er sagte, dann hilf einem Bedürftigen oder hilf jemandem bei einer Arbeit, die er nicht so gut erledigen kann. Ich fragte erneut, und was, wenn ich selbst so schwach geworden bin, dass ich nicht helfen kann? Er sagte, dann füge keinem Menschen Schaden zu, denn auch dies zählt als Sadaqa dir selbst gegenüber. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, das ist eine sehr schöne Überlieferung von Abu Dharr. Wallahu alayhi. Abu kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und stellte ihm diese Frage. Und hier sollte man etwas bemerken, und zwar die Sahaba radhiyallahu anhum, die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie eine Frage gestellt haben, haben sie das gemacht, damit sie das praktizieren. Das war nicht, um Zeit zu verschwenden, sondern damit das praktiziert wird. Und die haben immer nach dem Besten gefragt, wie hier in diesem Hadith. Welche Tat ist am verdienstvollsten? Das wird, wie kann ich den größten Lohn durch eine Tat bekommen? Das ist zum Beispiel eine Überlieferung von Abu Dharr. Auch es gibt von Ibn Mas'ud zum Beispiel. Er fragte, welche Tat ist am besten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, As-salatu ala waqtiha, das Gebet in der Zeit. Dann hat man ihm gesagt, O Prophet, dann, der hat gesagt, die Güte zu den Eltern und so weiter. Hier in diesem Hadith, der Prophet sagte, Al-Imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Das heißt, Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und Bemühen für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir bemühen in der Religion, dass man der Religion praktiziert, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, dass man sich überhaupt bemüht. Und nachdem man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, das wird im Islam. Dann fragte er Abu Dharr, wenn jemand Sklaven hat und welche sozusagen Befreiung von Sklaven ist am besten? Der Prophet Muhammad sallallahu sagte, die Befreiung von einem Sklaven, die Sklaven, die sind verschieden. Es gibt zum Beispiel einen Sklave, dieser Sklave ist gut zu seinem Herrn. Und der Herr von Sklaven mag ihn, weil dieser Sklave nützlich ist. Wenn man diesen Sklaven befreit, dann ist das das Beste. Und sonst, wenn der Sklave viel Wert hat, das ist das sozusagen am besten. Hier sollte man etwas erwähnen. Und zwar, die Sahaba, radhiyallahu anhum, haben immer das Wertvollste von ihren Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ali Imran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet nicht Tugend, bis ihr davon spendet, was ihr mögt. Das heißt, wenn du etwas magst, dann spendest du das für Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radhiyallahu anhu, als er etwas von seinem Vermögen gesehen hat, was ihm gefallen hat, hat sofort gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala, weil er diese Ayah verstanden hat. Abu Talha radhiyallahu anhu kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dieser Ayah. Er sagte, O Prophet, ich habe einen Garten in Birha, das ist so ein Gebiet. Und das ist, was ich sehr mag von meinem Vermögen. Deshalb ich spende das für Allah und seinen Propheten. Tue das, wo du willst, o Gesandter Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist sozusagen der Gewinn im Vermögen. Das ist der Gewinn. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verteile das auf deine Verwandten. Dann hat Abu Talha radhiyallahu anhu das teilig gemacht und er hat das seinen Verwandten gegeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wichtig ist zu verstehen hier, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala das gibt, was man vielleicht auch mag. In dem Hadith, Abu Zar, radiallahu alayhi, sagte, ja, aber wenn ich keinen Sklaven habe, wenn ich das nicht machen kann und wenn ich nicht spenden kann, wenn ich nicht sozusagen Sadaqa geben kann, indem ich einen Sklaven befreien kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du hilfst jemandem, der seine Sachen nicht so gut machen kann oder der bedürftig ist, dass man anderen hilft. Das ist auch eine gute Sache und das ist eine Wohltätigkeit. Dann hat er gesagt, aber wenn ich nicht so Kraft habe, um anderen zu helfen oder wenn ich selber nicht weiß, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass du niemandem Schaden zufügst. Das ist auch Sadaqa, das ist auch eine gute Tat. Das bedeutet, wenn man Gutes nicht tun kann oder wenn man kein Gutes tun kann, dann sollte man nicht Schlechtes tun. Und so hat man Sadaqa bekommen. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, durch dieses Hadith zu verstehen, dass die Sachen von Khair, die sind verschieden. Hier in diesem Hadith haben wir einmal Iman Billah, einmal Sklaven befreit, einmal Hilfe von anderen und einmal, dass man anderen keinen Schaden zufügt. وعن أبي ذر كذلك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم السلامي بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل أي أن الله كتب الحسنات على كل شيء فكل سلام كل مفصل كل عظم من عظام الإنسان عليه في اليوم صدقة عندك 360 مفصل ما بين صغير وكبير يعني يجب أن يأتي العبد 360 صدقة كل يوم على كل عظم هذا مكتوب عليه وهذه الصدقات مضطرة تكون مالية إنما تكون عامة في أبواب الخير فإذا قال الإنسان كل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة سبحان الله صدق تحميدة الحمد لله صدق تهليلة لا إله إلا الله صدق تكبيرة الله أكبر صدق أمر بمعروف صدق أمر بمعروف إنسان أمر بمعروف صدق نهى عن المنكر صدق وحتى كل هذا يختصره يصلي ركعتي الضحى والضحى بارك الله فيكم قال أهل العلم من ركعتين إلى 8 ركعات تصلى كل يوم بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة إلى 20 دقيقة إلى قبل صلاة الظهر بمقدار يعني كمان نفس الشيء 15 إلى 20 دقيقة بين هذين الوقتين وأفضله في الوقت الذي يعمل فيه الناس يكون الناس مشغولين هذه صلاة الضحى فالذي يصلي صلاة الضحى تجزئه عن 360 صدقة التي كتبت عليه في كل يوم يصبح فيه العباد تطلع عليهم الشمس على كل واحد منهم على كل عظم من العظام صدقة وهذه أبواب خير يعني إنسان إذا كان ماشي وقال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر فهذه أخذ صدقة صدقة صدقة أربعة عمل 100 مرة سبحان الله أخذ هذه 100 بقى عليه 260 صلى الصلوات فعل كذا فعل كذا فهذا كله بارك الله فيكم يعني فيه حسنات Abu Dharr überliefert auch, dass der Gesandte Allahs sagte, jeder von euch hat jeden Tag für jedes gesunde Glied seines Körpers Sadaqa zu entrichten. Natürlich, ich weiß nicht, warum man hier jedes gesunde Glied seines Körpers Sadaqa zu entrichten, weil im Hadith, was das steht, im Hadith steht, jeder von euch hat jeden Tag für jeden Knochen oder Gelenk eine Sadaqa zu entrichten. Jede Lobpreisung Allahs, wenn man sagt, Subhanallah, zählt als Sadaqa. Jedes Alhamdulillah zählt als Sadaqa. Jedes La ilaha illallah zählt als Sadaqa. Jedes Allahu Akbar zählt als Sadaqa. Das Gute zu gebieten zählt als Sadaqa. Das Übel oder das Schlechte zu verbieten, zu verwehren, zählt als Sadaqa. Es genügt aber auch, wenn man am Vormittag ein Salat und Duha, zwei Raka'a verrichtet. Das wird, wenn man Vormittag, wenn die Sonne hoch im Himmel ist, dass man zwei Raka'a betet. Das ist in Sahih Muslim. Hier sagte der Prophet Muhammad s.a.w., für jedes Gelenk oder jedes Knochen. Und es gibt an einer anderen Überlieferung, es gibt 360 Gelenke oder Knochen im Körper, ob klein oder groß. Du musst jeden Tag, wenn du aufstehst, das will, wenn dein Tag anfängt, du musst jeden Tag 360 gute Taten begehen. Als Sühne und als Dankbarkeit für deine Knochen oder für deine Gelenke. Und jede gute Tat, ob das gesagt wird, ob das getan wird, zählt. Wie zum Beispiel Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala, indem man sagt Alhamdulillah oder Subhanallah. Entschuldigung, Lobpreisung ist fi kulli tahmidatin, fi kulli tasbihatin sadaqa. At-tasbih, das ist, dass man sagt Subhanallah. Und der Tasbih bedeutet, dass du bestätigst, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Mangel und keinen Makel hat, subhanahu wa ta'ala, dass er vollkommen ist, subhanahu wa ta'ala. At-tahmid, wenn man sagt Alhamdulillah, das wird, du dankst Allah subhanahu wa ta'ala, du bist dankbar und du lobst Allah subhanahu wa ta'ala. Dankbarkeit mit Lobpreisen, beides heißt Alhamdulillah. Wenn du dann At-Tahlil bedeutet, wenn man sagt La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dann At-Takbir, wenn man sagt Allahu Akbar. Wenn du jedes Wort von diesem sagst, dann bekommst du dafür ein Sadaqa. Sadaqa, das bedeutet eine gute Tat oder das wird für dich ein Pluspunkt angerechnet in deinem Buch von Hasanah. Wenn du das Gute gebietest, dann ist es auch Sadaqa, dann ist es auch eine gute Tat. Das Schlechte zu verbieten, das ist auch. Und wenn du jetzt nicht alles gemacht hast, dass du Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, La ilaha illallah sagst und so weiter, du betest zwei Raka. Die sind Salat al-Duha. Salat al-Duha. Salat al-Duha fängt an, wenn die Sonne nach Sonnenaufgang so ungefähr 15-20 Minuten von dieser Zeit bis vor Mittaggebet, so auch 15-20 Minuten. In diesen 3-4 Stunden kann man 2 Raka'a für Allah subhanahu wa ta'ala beten, bis 8 Raka'a. 2 bis 8 Raka'a. Und diese 2 Raka'a, die genügen die ganzen Wohltätigkeitshandlungen, indem man Sadaqat bringt, indem man gute Taten oder zum Beispiel Tahlil, Tahmid und Tasbih sagt. So, Salat Duha ist wichtig. Und es ist besser, Salat Duha zu beten in der Zeit, in der die Leute beschäftigt sind. Das heißt, sie sind beschäftigt mit Geld verdienen, mit Arbeit, aber die Person, der zieht sich zurück, der betet 2 Raka'a für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist auch nochmal Barakallahu fikum. Schaut mal, wie viele Taten man jetzt, das ist auch wörtlich. Subhanallah ist wörtlich, aber natürlich mit dem Herzen. Das kommt vom Herzen. وكذلك بارك الله فيكم عنه عن يعني أبي ذر رضي الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون أو النخاعة والنخامون تكون في المسجد لا تدفن. بارك الله فيكم. أعمال الأمة فيها الحسن وفيها السيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن أعمال أمته وبينت له. من بينها؟ الله سبحانه وتعالى. المحاسن والمساوئ. فمن المحاسن، طبعا مو كل المحاسن هذا، ولكن تبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشيء على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصر. فمحاسن الأمة كثيرة، الحسنات كثيرة، وأنا من هذه المحاسن إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة المؤذي الذي يؤذي الناس عن طريق الناس من شوك وأعواد وأحجار وأرواث وغير ذلك. فأي شيء يؤذي الناس يكون في الطريق ويزال فهذا من الحسنات. وفيه أنه بارك الله فيكم حتى ولو كان الأمر الذي يفعله المؤمن ولو شيء صغير قليل فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه عليه جزاء عظيما. مثل هذه المسألة، أن من محاسن هذه الأمة لا تترك الأذى في طريق الناس. وفي الحديث إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا من الصدقات أن الإنسان يزيل المؤذي والأمر الذي يؤذي من طريق الناس. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالإنسان إذا آذى الناس ولو بشيء، مثلا إنسان الآن وضع زجاج في طريق الناس، فأتى إنسان ووقع على هذا الزجاج فهو أذاه، لأن الزجاج ليس مكان الطريق. فذلك نهينا عن التخلي في الطرقات، ما يجوز الإنسان يتبول في طريق الناس أو يتغوط في طريق الناس. حتى المياه أو إلى غير ذلك ما يجوز يفعلها هذا الإنسان. هذا أما من المساوئ، هذه من الأمور الحسنة. أما من المساوئ فالنخامة تدفن، ما تدفن في التراب، يعني إنسان يبصق وما يدفن هذا. طبعا كان قبل بارك الله فيكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصر، مو مثل اليوم. ذاك انتبهوا بارك الله فيكم، التنخم في المسجد، مثلا إنسان يجي للتنخم في المسجد هذا معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، المساق في المسجد خطيئة، وخاصة إذا كان في جهة القبلة. يعني مثلا هلا ما يجوز لك أنت تفتح النافذة هنا وتظهر حتى للخارج، لأنه في جهة القبلة ما يجوز. والإنسان إذا تنخم يجب أن يدفن هذا الأمر. فإذا هذا من المساوئ بارك الله فيكم. إذا فلذلك انتبهوا، إذا كان إماطة الأذى من المحاسن وكان النخامة في المسجد أو النخاعة في المسجد لا تدفن من المساوئ، احنا على سبيل المثال، فكيف بالأمور الأخرى؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام. بارك الله فيكم. أبو ذر überliefert auch, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وعلى آله وسلم sagte: Mir wurden die Taten meiner Gemeinde, meiner Umma, die guten und die schlechten gezeigt. Zu den guten zählt die Beseitigung von störenden Gegenständen vom Weg, zu den guten zählt die Beseitigung von störenden oder, könnte man sagen, Schädlingen, Gegenständen vom Weg. Das heißt, wenn man das beseitigt. Zu den schlechten zählt das Nichtbeseitigen von in der Moschee zurückgelassenen Auswurf, das wird Spucke mit Schleim, Schleimspucke, wenn man richtig schleimisch spuckt, natürlich das Hadith in Sahih Muslim. In diesem Hadith haben wir zwei Beispiele von Handlungen, die eigentlich sehr leicht sind, im Guten und im Schlechten. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt, was gut bei seiner Umma ist und was schlecht bei seiner Umma ist. Das bedeutet, was sind die guten Taten und was sind die schlechten Taten. Die schlechten Taten, damit die Umma das nicht macht. Und die guten Taten, damit die Umma das praktiziert. Und der Prophet hat hier zwei Beispiele genannt. Die sind Beispiele, die sind nicht beschränkt auf diese zwei Beispiele, sondern die sind sozusagen die leichten Formen davon, entweder was man machen kann oder was man beseitigen kann. Beispiel: Schädling, etwas, was schadet, ist im Weg der Leute, das stört, das schadet die Leute auf ihrem Weg. Wenn man das beseitigt, bei der Seite tut, dann bekommt man dafür Belohnung und Lohn. Das heißt, angenommen, du bist auf dem Weg und du findest eine Flasche und das stört die Leute. Du machst das weg, dann bekommst du dafür Lohn. Du findest zum Beispiel ein Stück Holz oder Glas oder etwas, was den Leuten schadet. Weil wenn du das machst selber, du tust etwas im Weg der Leute, und eine Person verletzt dich oder eine Person wird geschadet durch diese Aktion von dir, dann hast du eine Sünde begangen. Der Prophet Muhammad sallam sagte, der Iman besteht aus sozusagen 73 oder etwas und 70 Stufen. Die höchste Stufe ist La ilaha illallah. Und die letzte Stufe davon ist, dass man etwas, was schadet, aus dem Weg wegmacht, beseitigt. Wenn du aber den Mu'minin, den Gläubigen, schadest, dann hast du eine Sünde begangen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Koran. Also diejenigen, die gläubigen Männer, gläubigen Frauen, Schaden zu fügen. Das ist in Surat al-Ahzab, die Ayah 58. So, barakallahu fihim, soll man aufpassen. Auf der anderen Seite, was schlecht ist, was manche Leute unter dieser Nation oder von dieser Nation Gemeinde machen, ist, was schlecht ist, und zwar, dass man Schleim auswirft und dass man das sozusagen nicht von Sand bedeckt. Früher war die Moschee von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Sand. Das wird der Boden war Sand, sandig. Nicht wie heute haben wir Teppiche und so weiter. Und wenn man spuckt, dann sollte man das mindestens mit Sand bedecken. Aber wenn man das so lässt, dann erstmal ist es nicht schön und das ekelt. Und zweitens, es kann sein, dass jemand zum Beispiel drauf tritt und dann fehlt man, weil man rutscht und so weiter. Deshalb, barakallahu fikum, ist es in unserer Religion zu verstehen, es ist verboten eigentlich in der Moschee zu spucken. Und klarer Verbot ist, dass man in Richtung von Qibla spuckt oder Schleim auswirft. So sollte man aufpassen hier in diesem Zusammenhang. Und wenn man das unbedingt machen will, dann kann man das in Taschentuch zum Beispiel spucken und sowas, aber nicht in die Richtung von Qibla. Und wenn man im Gebet ist auch, da könnte man ein Taschentuch holen und dann auf der linken Seite drin spucken, weil der Prophet Muhammad uns beigebracht hat, wie wir das machen können. Das ist eine schlechte Tat, dass man in der Moschee barakallahu fikum spuckt. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und der Prophet sagte, al-busaq fil masjid khatiya, spucken in der Moschee ist eine Sünde. Deshalb soll man aufpassen. Vielleicht sagt man ja, diese zwei Taten, einmal Schädling bei der Seite zu tun, einmal spucken in der Moschee. Ja, weil unsere Religion, alhamdulillah, detailliert ist. Und in unserer Religion, alles ist wichtig. Es gibt nicht, dass man sagt, es gibt nicht Wichtiges. Alles, was mit der Religion zu tun hat, ist wichtig. Und durch eine kleine Tat, durch eine, sozusagen eine Handlung, die für die Leute vielleicht überhaupt gar nicht ist, kannst du ins Paradies kommen. Und durch diese kleine Tat konntest du auch in die Hölle kommen. Deshalb soll man aufpassen, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. وعن أبي ذر أيضا أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم فيما تصدقون به عليكم السلام أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الدثور أي الأموال وواحدها دثر دثر قالوا يا رسول الله ذهب أهل الأموال بالأجر يعني لهم أجر أكبر منا يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم ويتصدقون بأموالهم أي هؤلاء الفقراء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يعني بعض الناس من الفقراء اللي ما استطيع يتصدقوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال له أهل المال ذهبوا بالفضل ذهبوا بالأجر أخذوا الأجر كله صلاتنا مثلهم وصيامنا مثلهم ويتصدقون بالأموال نحن عندنا نتصدق وفي رواية ويعتقون ولا نعتق يعني يستطيعوا يعتقوا نحن ما نستطيع لأنه نحن فقراء وهم أغنياء فالشكوى التي اشتكوها ما كانت شكوى انتقاد وإنما كانت شكوى غبطة يعني مو حسد منهم وإنما يغبطونهم على الخير يعني أنت لما تجد إنسان يعمل خير تتمنى أن تكون مثله في الخير وليس تتمنى أن يزول الخير عنه فتتمنى تفعل الخير مثله وليس والعياذ بالله ترى الإنسان يفعل الشر فتحب وتتمنى أن تفعل الشر مثل ذلك الإنسان نسأل الله السلام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به يعني إذا ما عندكم مال تتصدقون به عندكم أمور أخرى تتصدقون بها لما تقول سبحان الله صدقة الله أكبر صدقة الحمد لله صدقة لا إله إلا الله صدقة أمر المعروف صدقة نهي عن منكر صدقة الأمر معروف نهي عن منكر له ضوابط. أولا أن يكون الآمر الناهي عالما بحكم الشرع، يعني حلال حرام، واجب غير واجب إلى غير ذلك. ثانيا أن يكون عالما بأن المنهي أو المأمور يعني الآخر يدري ما يفعل، لأنه إذا ما يعرف ماذا، يعني إذا الإنسان الذي أمامه ما يعرف أن هذا الذي يفعله منكر، وما يعرف أن الذي يفعله الذي تركه معروف، فكيف تطلب منه شيء وهو ما يعلمه؟ ثالثا أن لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، يعني مو واحد تقول له اترك الدخان فيكفر بالله، أو واحد تقول له صلي مثلا صلاة فيترك الصلاة إلى غير ذلك، ففي بعض الناس يعرف منهم ذلك. فلذلك لا بد من العلم، ولا بد من فهم المقابل، ولا بد من الحكمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا شك بارك الله فيكم أن الأمر والنهي إذا كان صاحب علم صاحب فضل أو صاحب يعني صاحب مسؤولية غير لما يكون أي إنسان آخر في هذا الباب، فهذا أيضا فيه صدقة. وأكثر من ذلك في بضع أحدكم صدقة، البضع بارك الله فيكم يعني الأصل العضو التناسلي عند الإنسان، أي عندما يأتي الرجل امرأته قال في هذا أيضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يأتي زوجته يأخذ صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته في شهوة وهذا الإنسان يأتي تلك الشهوة فكن له صدقة؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام أو لو وضعها في الحرام كان عليه فيه وزر؟ قالوا نعم. لو زنى وضع هذه الشهوة في الحرام كان عليه وزر؟ قال فإن وضعها في الحلال فهذا له أجر. بارك الله فيكم. الإنسان إذا أكل طعاما وهذا الطعام بحث عن الحلال فيه، بحث عن الحلال فيه، فإنه ينال صدقة على هذا الحلال. وطبعا في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عليه، واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. سأل يطعم المرأة، قال أهل العلم تجعله في فم امرأتك، إما تطعمها بيدك يعني، أو أن تجعله في فمه، بمعنى أنه لما تبحث عن الحلال وتأتي بالطعام الحلال لبيتك فهذا فيه صدقة. وهذا الأمر بارك الله فيكم يسمى قياس العكس، قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل. لو وضعها في حلال يأخذ صدقة، لو وضعها في حرام يأخذ عليها وزر، فلو ترك الحرام للحلال أخذ أجر. هذا المقصود. وسبحان الله، فماذا فعل أهل الدثور أهل المال؟ صاروا يفعلوا نفس الشيء. فأتى فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هم الآن يفعلوا نفس اللي نفعل. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بارك الله فيكم. دسلت حديث وهذا أخ أبو ذر يبليفت من ساكت تسم خفيتن صلى الله عليه وسلم. Das ist nicht man sagte, sondern einige der Armen von den Sahaba, radhiyallahu anhum, das ist von armen Leuten von Sahaba, kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagten ihm, O Gesandter Allahs, die Wohlhabenden werden besser belohnt, oder die Wohlhabenden haben die Wohltätigkeiten gemacht. Sie haben uns nicht gelassen. Sie beten, wie wir beten. Sie fasten, wie wir fasten. Und sie geben Sadaqa von den Überschüssen ihres Vermögens. Der Prophet Muhammad s.a.w. sprach: Hat Allah euch denn nichts gegeben, wovon ihr Sadaqa geben könnt? Gewiss zählt jedes Subhanallah als Sadaqa, Allahu Akbar als Sadaqa, Alhamdulillah als Sadaqa, La ilaha illallah als Sadaqa. Zum Guten aufzurufen, Sadaqa. Das Schlechte zu verbieten, ist Sadaqa. Und der Beischlaf zählt als Sadaqa. Das wird, wenn man da wurde er gefragt, O Gesandter Allahs, einer von uns stillt seine Begierde durch Beischlaf bei seiner Ehefrau und dafür erhält er eine Belohnung. Er sagte, seht ihr nicht, dass er sündig wird, wenn er sie auf verbotene Weise befriedigt? Und so wird er für die legale Befriedigung seiner Begierde belohnt. Natürlich, die Übersetzung gefällt mir überhaupt nicht sowieso in vielen Stellen von diesem Buch. Das ist gefährlich. Aber, naja, Barakallahu fikum hier, das hat damit zu tun, es gab in Medina, bei unserem Propheten Muhammad s.a.w., Gefährten von ihm, die waren arm. Es waren arme Leute. Sie haben nichts gehabt. Und es gab diese Leute, die haben wir das schon erklärt, die hießen Ahl-Suffa. Also die waren die Leute, die vor der Moschee waren und sie haben gar nichts gehabt. Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet und sie waren sehr gute Leute. Aber sie waren arme Leute. Und das ist der Beweis. Das heißt nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt, wenn du die Religion praktizierst, dass du unbedingt reich werden musst oder sein musst. Nein. Es kann sein, dass du die Religion praktizierst, aber du bist arm. Und arm zu sein, heißt nicht Strafe von Allah. Reich zu sein, heißt nicht Lohn von Allah. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Arm zu sein, das ist keine Strafe. Reich zu sein, ist keine Belohnung. Die Armen, die werden natürlich, oder besser gesagt, die Reichen werden mehr befragt als die Armen. Derjenige, der 1 Euro hat, wird nur nach 1 Euro gefragt. Aber derjenige, der 1 Million hat, der wird am letzten Tag nach dieser Million befragt. Woher hast du das? Was hast du damit getan? Allah fragt, nicht die Leute. Auf jeden Fall, hier diese Leute, die Armen, die kamen zum Propheten. Sie haben gesagt, unsere Brüder, die wohlhabend sind, das bedeutet, die vermögenreich sind, die haben Geld, die haben Vermögen. Sie haben den ganzen Lohn mitgenommen. Sie haben den ganzen Lohn bekommen. Was haben wir dann? Das heißt, sie haben, das heißt nicht Neid in unserer Religion. Das heißt Ribta. Das ist ein positiver Neid. Das heißt, wir wünschen uns auch, dass wir Geld haben, dass wir Vermögen haben, dann wir das Gleiche machen wie sie. Dass wir auch spenden können. Weil die, wie wir beten und wie wir fasten und die machen alles wie wir. Aber dann, die haben den Lohn. Mehr als wir, weil sie Geld haben. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah hat euch doch die Möglichkeit gegeben, auch was zu machen. Wenn ihr sagt, Allahu Akbar, dann ist das Sadaqa. Alhamdulillah, Sadaqa. Subhanallah, Sadaqa. La ilaha illallah, Sadaqa. Diese Sachen sind auch Lohn für euch. Wenn du nicht spenden kannst, dann mach das. Das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten, ist Sadaqa. Und hier muss man aufpassen. Wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, dann hat man 3 Hauptbedingungen. Erstmal, man muss wissen, dass das gut ist und das schlecht ist. Zweitens, die Person, die das macht, sollte aufgeklärt werden, dass das falsch ist, was die Person macht. Drittens, durch das schlechte Verbieten sollte man nicht vorrufen, dass die Person schlimmer wird. Du sagst, eine Person rauche nicht, der beschimpft die Religion. Dann schweig. Weil das führt zum Schlimmeren. Und immer im Islam sollte man Weisheit haben. Und Weisheit heißt, wenn jemand krank ist, Ja, wenn jemand krank ist. Und da weiß man, wenn man ihm ein Medikament gibt und diese kranke Person, der weiß nicht, wie man das richtig benutzt, diese Person könnte sich selber dann töten durch dieses Medikament, obwohl das Medikament ist gut. Aber die Person wird sich selber töten durch nicht wissen, wie man das benutzt, dann sollte man ihm anders das geben. Und das heißt Weisheit. Wenn man das Schlechte, das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, sollte man diese Regeln haben. Das ist auch Sadaqa. Und der Prophet sagte, passt auf, in dem Geschlechtsorgan einer von euch ist auch Sadaqa. Da hat man gesagt, man befriedigt seine Begierde und bekommt man dafür Lohn? Der Prophet sagte, wenn die Person das im Schlechten, im Haram, im Verbotenen befriedigt, das heißt, wenn man Unzucht zum Beispiel begeht, ist das keine Sünde? Da haben sie gesagt, doch, das ist eine Sünde. Dann ich sage, ja, wenn er das auch in Halal tut, in Erlaubten, dann bekommt er dafür Lohn. Dies nennt man die umgekehrte Analogie Schluss. Das bedeutet, das ist umgekehrt oder oppositiv sozusagen davon. Das heißt Rückkehr. Macht man Haram, dann bekommt man eine Sünde. Hat man eine Sünde begangen? Wenn man dieses Haram verlässt, dann bekommt man Lohn, weil man Haram verlassen hat. Das ist das Gleiche. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu Sa'ad ibn al-Waqqas, der sagte ihm, jede gute Tat, was du begehst, für Allah subhanahu wa ta'ala, siehst du dafür belohnt. Wenn du auch deine Frau Essen im Mund nachreichst. Die Gelehrten sagen, Essen im Mund nachreichen, ja, das hat zwei Bedeutungen. Einmal, das heißt selber, du nimmst Essen mit deiner Hand und du gibst es deiner Frau. Oder nachreichen heißt, du gehst zu arbeiten und du holst Halal nach Hause, damit deine Frau isst von Halal. Dann bekommst du dafür auch Sadaqa. Das ist immer, wenn du etwas tust für Allah, tust, dass du nichts Schlechtes tust und du schützt dich vom Schlechten, dann bekommst du dafür, inshallah, eine gute Tat von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr schön, barakallahu fikum, das ist diese Rückkehrschluss, das ist sehr schön hier. Diese Analogie, dass man das versteht, ja. Man macht Haram, hat man Sünde begangen. Man verlässt diese Sünde und dieses Haram, damit man nicht Haram begeht, dann bekommt man dafür Hasana. Und das ist hier. Und noch ein Rückkehrschluss, das war zum Beispiel wie, wenn du die Leute in Ruhe lässt, wenn du die Leute verschont von deiner Hand und von deiner Zunge, dann bekommst du auch dafür Sadaqa. Und das ist so in unserer Religion. Und das sind die vielen, sage ich jetzt, Arten von Wohltätigkeit, was man machen kann. Dann kamen diese, wer hat dieses Hadith gehört? Die Wohlhabenden, die Reichen. Dann haben sie angefangen auch, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, zu sagen. Und sie haben auch das Gleiche gemacht mit ihren Frauen. Da haben sie kein Haram begehen. Dann kamen die Armen zum Propheten. Sie haben gesagt, oh Prophet, unsere Brüder jetzt, die Reichen, die machen das Gleiche, was wir machen. Der hat gesagt, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Das ist Huld Allahs, das ist Gabe Allahs. Er gibt das, wem er will. Subhanahu wa ta'ala, versucht. Und so sollte der Muslim sein. Und so kommen wir, barakallahu fikum, zu Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'al nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallimun kathira. Subhanakallahu bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.